16 Krisengipfel und viele Rettungsschirme. Am 25. März 2010 hatten die Staats- und Regierungschefs der Euro-Länder ihre Bereitschaft erklärt, Griechenland notfalls zusätzlich zu den Mitteln des IWF mit eigenen bilateralen Krediten beizustehen. Das war in Bezug auf das No-Bail-Out-Prinzip der ursprüngliche Sündenfall. Er führte in dem vom Bundestag am 7. Mai 2010 verkündeten Währungsunion-Finanzstabilitätsgesetz zu einer Gewährleistungsermächtigung für die Bundesregierung von 22,4 Milliarden Euro. Nur 14 Tage später, am 21. Mai 2011, verabschiedete der Bundestag das Euro-Stabilisierungsmechanismus-Gesetz. Es ermächtigte die Bundesregierung, Gewährleistungen bis zur Höhe von insgesamt 123 Milliarden Euro zu übernehmen, sofern diese Notmaßnahmen zum Erhalt der Zahlungsfähigkeit des betroffenen Mitgliedstaates notwendig sind, um die Finanzstabilität in der Währungsunion sicherzustellen. Dieses Gesetz war Ausfluss des Krisengipfels vom 7. Mai 2011 gewesen, bei dem der Grundsatzbeschluss für einen Euro-Rettungsschirm gefallen war, der in den kommenden Wochen mit Inhalten gefüllt wurde. So von Krisengipfel zu Krisengipfel ging es in den nächsten 18 Monaten weiter. Mehrfach wurde die Europäische Finanzstabilisierungsfazilität, EFSF, ein von den Euro-Ländern garantierter Schuldenfonds, ertüchtigt und flexibilisiert. Die Erhöhung des maximalen Garantievolumens für Deutschland von 123 Milliarden Euro auf 211 Milliarden Euro gewann mit dem am 13. Oktober 2011 verkündeten Stabilitätsmechanismus-Änderungsgesetz Gesetzeskraft. Der temporäre EFSF soll im Jahr 2012 durch einen dauerhaften europäischen Stabilisierungsmechanismus ESM ersetzt werden. Im Herbst 2011 hatte die Vorstellung bestanden, die Mittel des Schuldenfonds mit Hebelwirkung einzusetzen und für relative sichere Kredittranchen andere Kreditgeber einzuwerben. Diese letztlich nicht erfolgreiche Bemühung hätte zwar nicht das Haftungsvolumen erhöht, wohl aber die Wahrscheinlichkeit, dass eine Haftung eintritt. Der Haftungsrahmen des EFSF ist nur ein Teil der direkten und indirekten deutschen Gesamthaftung. Diese ist in der Summe mehr als doppelt so hoch. Die vielen Krisengipfel leisteten nicht nur ständige Umbau- und Vergrößerungsarbeiten am Euro-Rettungsschirm. Sie bemühten sich außerdem um bessere Stabilisierungsvorgaben für die nationalen Haushalte und eine bessere wirtschafts- und finanzpolitische Koordination. Auf jedem Gipfel schien ein Durchbruch erreicht, bis sich wenige Tage danach herausstellte, dass neue Fragen auftauchten oder alte Fragen eben doch nicht richtig beantwortet waren. Der Korrespondent der FAZ in Brüssel, Werner Mussler, schrieb im Dezember 2011 zu seinen Erfahrungen mit 16 Krisengipfeln in 2 Jahren: »Seit 2 Jahren fahren wir jetzt im Krisenmodus und ein Ende ist nicht in Sicht. Bis zur nächsten Sitzung lässt es sich immer denken. Was aber hat das dort Besprochene mit dem Rest zu tun? Und wie wirkt es sich auf das große Ganze aus? Können wir sagen, wie es um die Währungsunion in 2, 3 Jahren bestellt ist? Ob es sie noch gibt?« Es gehört zu den Eigenheiten der Entscheidungsfindung in der EU, dass die Gipfelkompromisse großen Interpretationsspielraum lassen, damit nachher immer alle gewonnen haben. Es bedeutet jedoch nur, dass viele Fragen ungelöst sind. So ging es auch nach dem Dezember 2011 weiter. Und eine Änderung ist auch im Frühjahr 2012, beim Erscheinungstermin des Buches, nicht abzusehen.